Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich komme gerade wieder aus dem Gym. Wie kann es anders sein? Heute war Tiddies. Und ja, morgens wieder Beine. Und dann will ich mit Kimmer mal in die Mecklenburger Seenplatte fahren. Und Montag wäre dann Rest Day. Ja, das macht Sinn. Also fühlt sich auf jeden Fall gut an. Schön, dass das Gym wieder auf ist. Es war alles so ein bisschen mit Einschränkungen, aber man kann es benutzen. Wollen wir uns nicht darüber beschweren. Ja, ach so, und dann gleich noch vorweg. Heute um 21 Uhr werde ich online gehen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt. Und ich werde einfach eine entspannte Runde PUBG spielen. Auf einen entspannten Abend. Live um 21 Uhr geht's los. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt auf einen entspannten Talk. Also ihr könnt mir gerne was im Stream-Chat schreiben. Wir schnacken ein bisschen miteinander, ich zocke ein bisschen auf entspannt, freue ich mich drauf. Also, wie gesagt, heute 21 Uhr auf dem Samstag seid ihr alle herzlich willkommen. Seid mir, wie gesagt, nicht böse, wenn vorher zwischendurch mal bei euch Teststream aufploppt, weil ich muss meinen OBS nochmal konfigurieren. Ich habe schon lange nicht mehr gestreamt und muss natürlich einmal gucken, habe ich die Bitrate, ich habe da irgendwie keine Ahnung mehr von. Ich brauche dann irgendwie nochmal einen Kumpel, der dann für mich den Stream einmal bei sich zu Hause checkt, während ich das kurz mache, dass mein Bild vernünftig mit drauf ist. Also dieses Bild im Bild und dass ich die Bitrate vernünftig einstelle und dass der Ton, also einen kurzen Mic-Check quasi mit mir gemeinsam macht. Und dann bin ich dann auch um 21 Uhr final. Also das kriege ich hin. Also so ein bisschen, ja doch, das kriege ich hin. Habe hier auch so eine 8-Kerne-CPU stehen. So ein Ryzen Monster. Das sollte wohl gehen. Ja, das Thema des heutigen Coaching-Videos, liebe Leute, ist genau, warum du keine Zeit hast und lass sie für jede Minute deiner Zeit teuer bezahlen. Für jede Minute deiner Zeit. Also ich merke das jetzt beispielsweise jetzt mit 38, muss man ja sagen, ist ja quasi die Mitte des Lebens. Ja, so, nochmal so viele Jahre und dann bin ich, lass mich kurz nicht dumm dastehen, 76. Ja, mit 76 ist nicht mehr so viel, also da kann man dann schön hoffentlich noch ein paar schöne Tage genießen, aber so die powervollen Schaffenstage sind dann vorbei. Und das ist auch das, worum es geht. Also wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse, in meiner Jugend, ich sag mal die powervollsten Jahre, die du hast, so von deiner Gesamtpower. Deswegen sieht man ja die ganzen Sportler, Formel 1 Weltmeister, Fußballspieler, Boxer und so weiter. Würde ich jetzt einfach mal sagen, die meiste Power hast du in einem Alter von 12 bis 30, 12, 18 bis 30. So, das ist so, da hast du so den meisten Switch dahinter. Den meisten Drive, dein Mojo ist gewaltig so. Und wenn du da das richtige Mindset hast und im optimalen Fall auch noch die Red Pill verinnerlicht hast, die meisten sind ja Blue Pill in dem Alter. Ich weiß, hier unter meinen Abonnenten sind ein paar kluge Köpfe und ein paar junge Red Piller dabei. Und das ist auch wirklich eine gute Sache, weil da kann man sich den ein oder anderen Fallstrick definitiv ersparen und da eine gewaltige Abkürzung nehmen, wenn man schon jung geredpillt ist. In diesen Genuss bin ich so quasi nicht gekommen. Ich durfte immer mal so an der Red Pill riechen, aber ich durfte nie eine so mal so richtig schön nehmen. Muss ich wirklich sagen. Ja, wie ihr seht, ich habe so eine französische Presse. Ich presse mir meinen Kaffee gerne selber. Schmeckt er mir am besten, ich habe mich daran gewöhnt. Ist für mich optimal. Ja, so, also ich jetzt mit 38, ich würde sagen, ich habe jetzt noch 20 dynamische Jahre. So, ich kann jetzt noch Gas geben, alles ist noch möglich. Ich kann sogar noch mit 50, wenn ich jetzt in 12 Jahren mein Imperium aufgebaut habe, kann ich immer noch sagen, okay, ich dominiere hier meine Frau. Das ist der Frame, in dem sie sich bewegen darf. Und jetzt können wir sogar noch Kinder machen, wenn ich das möchte. Also eigentlich möchte ich das nicht, aber man könnte. Also der Mann hat viele, viele Möglichkeiten. Zum Beispiel. So. Die Frau ist da biologisch ein bisschen eingeschränkter in ihrer ganzen Geschichte, ist ja hinlänglich bekannt. Mit der Wall und auch mit ihrer Fruchtbarkeit quasi, das wird ja dann schnell nicht besser. Da haben wir Männer beispielsweise, ne, andere Möglichkeiten. Deswegen sagt man ja, wir reifen wie guter Wein und Frauen reifen wie eine Tüte Milch hier auf der Fensterbank in der Sonne. Ja, warum sage ich oder was ist das Thema? Du hast keine Zeit. Das habe ich gemerkt in meinen Blue Pill Days als junger Mann, 16 bis 30, war ich Blue Pill des Grauens quasi. muss man wohl so wirklich so sagen, wie ich meine Zeit verschwendet habe. Also eine damalige Ex-Freundin, mit der ich auch 7 Jahre zusammen war tatsächlich, nennen wir sie die Medizinstudentin. Sie ist dann eines Tages nach Magdeburg gezogen, um dort Medizin zu studieren. Sie war dankbar, das war irgendwas Numerus Clausus und so. Wie gesagt, ich bin in diesen Gefilden recht ungebildet, weil ich habe so einen Bildungsweg nicht beschritten, habe mich nie interessiert. Aber da musste es irgendwie ein Numerus Clausus für Medizin, der war bei ihr so schlecht, deswegen hatte sie Wartesemester. Wenn du dann genug Wartesemester hattest, rutschte dann da entsprechend rein. So war das damals bei ihr und sie konnte dann für sie glücklicherweise nach Magdeburg. Ja, also wenn ich überlege, was mich das an Zeit gekostet hat, Umzüge, Wohnung da oben fertig machen, in der Platte renovieren, streichen, alles fertig machen, Küche aufbauen. Also was das für ein Zeitinvestment ist. Und dann natürlich noch diese ganzen Telefonate mit ihr. Jeden Tag wollte sie telefonieren, jeden Abend. Bla, bla, bla, bla, bla, von ihrer Klausur, dass sie Angst hat von der nächsten Klausur und dann wollte sie gut zugeredet werden, habe ich auch gemacht, hat aber nicht gereicht und ihr merkt schon, das ist ein, so, man kriegt den Kopf nicht frei und ich war ja zu der Zeit Automobilverkäufer bei Audi und VW und wir haben gutes Geld verdient, wie gesagt, provisionsbasiert. Und dementsprechend hatte ich Bock auf die Arbeit. Also ich habe gerne gearbeitet von Montag bis Samstag. Wenn die anderen Kollegen Samstag nicht arbeiten wollten, das war deren Ding. Ich bin gerne Samstag in die Firma gefahren, habe 3 Autos verkauft und habe mich dann am Monatsende über ein noch üppigeres Gehalt gefreut. Also es war für mich eine schöne Sache. Und deswegen will ich auch sagen, nutzt die Zeit wirklich für euch. Und wenn es Geld verdienen ist, wenn es Ruhezeit ist. Aber okay, komme ich gleich zu. Da geht es dann darum, und Samstag bin ich dann noch zu ihr gefahren, weil sie wollte ja, dass ich am Wochenende komme, aber sie als Studentin, kein Auto und so weiter. Ich hatte einen Firmenwagen mit Sprit. Ich rede jetzt so schnell, damit ich nicht so viel eurer Zeit in Anspruch nehme, weil du hast keine Zeit. Jedenfalls bin ich dann dahin gefahren und nachdem ich habe gerne gearbeitet, ich habe gesagt, 4, 5, 6 Monate am Stück durchgearbeitet, 6 Tage Woche, ohne Urlaub. So, das ist die Power, die man als junger Mann bringen kann mit unter 30, das ist kein Problem. Da wird man nicht so richtig müde von. Aber wenn ich dann am Wochenende zu ihr nach Magdeburg gefahren bin, am Samstag, wenn ich um 16 Uhr Feierabend gemacht habe, dann habe ich schon im Auto so die Müdigkeit gemerkt. Und dieses monotone Bzzz vor sich hin da, diese gerade A2 da einfach runterballern, macht dann jetzt nicht unbedingt wacher. Und ich war dann teilweise so müde, dass ich nach, ich weiß nicht, Magdeburg sind von Hannover 150 Kilometer und ich musste quasi nach 80 Kilometern rechts ran auf eine Raststätte und einfach mal so einen Hampelmann machen, so damit ich wieder wach werde. So, damit ich nicht unterwegs einschlafe und irgendwo reinrausche. Naja, kaum bei meiner Freundin angekommen, Begrüßung hier, da, bla bla, saßen wir dann bei ihr auf dem Bett und guckten Fernsehen. So. Brauche ich nichts zu sagen. Naja, jedenfalls bin ich dann eingeschlafen. Nach 20 Minuten da, lag ich da, hab gepennt. Und was macht die Pflaume? Anstatt mal Verständnis für mich zu haben, tickt mich an, tick, tick, und sagt, ja, nur zum Pennen brauchst du ja auch nicht herkommen. Alter, habe ich gedacht, und ey. So, ich glaube, ich bin sogar einmal an demselben Abend noch gefahren, weil sie mich so angekotzt hat mit ihrem Gequatsche. Aber worauf ich hinaus will, was man dafür alles tut, als Blue Pillar quasi, die Wege, die man in Kauf nimmt, die Zeit, die damit verbunden ist, die Opportunitätskosten quasi. Opportunitätskosten sind Kosten, beispielsweise entgangenes Geld, das du nicht verdienst, weil du die Zeit nicht dafür nutzt oder sie nicht, dir nicht nimmst. So, also quasi, du könntest ja irgendwas anderes machen. Du könntest ja in der Zeit zu Hause schön schlafen, dich erholen, fährst ins Gym danach, bist topfit, gehst schön schwimmen, isst was Gutes, machst nochmal einen Mittagsschlaf, hast richtig Power und startest einen YouTube-Channel. So, es ist alles besser, als die Zeit für diese Pflaumen aufzurauchen. Weil am Ende gehören die uns nicht. Das spielt halt keine Rolle. So. Und es gibt auch keinen Dank dafür, für alles, was man jemals getan hat. Absolut nicht. Ich habe damals, würde ich nie wieder machen, aber sie war Studentin. Ich habe gedacht, okay, die studiert Medizin. Ich investiere quasi in unsere gemeinsame Zukunft. So Blue Pill war ich. Dass ich, wenn es ihr schlecht ging, gut, ich hatte Geld, da habe ich ihr mal 400 Euro geschickt, damit es da weitergeht, so quasi bei ihr, damit sie nicht am Hungertuch da als Studentin und so weiter. Und sie hat dann gesagt, am Ende würde sie mir das dann alles zurückzahlen. Geschenkt. Da hat sie nie wieder drüber gesprochen. So, jetzt ist sie Ärztin hier an der MH in Hannover. Ich glaube, da hat mal mein Telefon geklingelt und hat gesagt, hier, diese ganzen Gelder, die du mir gegeben hast, hier sind mal 10.000 zurück für dich. Ach, geschenkt, verkaufe ich halt ein Haus mehr. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Diese Dankbarkeit gibt es halt nicht. Deswegen ist es das Geld besser verdient, wenn ihr es verdient und investiert in kleine, feine Unzen Gold und legt die euch gut weg, nur für euch. Eure Zeit ist kostbar. Die Zeit, die man da verbracht hat, auch ich jetzt als junger Mann, die kriege ich niemals wieder, die ist weg. Ich habe zwar diese großartigen Erfahrungen und kann jetzt für euch diese wunderbaren Coaching-Videos machen, aber diese Erfahrung ist, also diese Zeit ist weg. Und das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit. So. Und so verbringt man halt, ich brauche es keinem von euch Männern erklären, der mal in einer längeren Beziehung gesteckt hat, wie das Ganze funktioniert. Beispielsweise eine andere Freundin von mir, die haben beide arbeiten in der gleichen Firma und die haben dann einen Sohn bekommen. Und jetzt ist es so, sie hatte die erste Elternzeit genommen und er hatte dann einen stressigen Job den ganzen Tag bis 18 Uhr mit Kunden. Und wenn er nach Hause gekommen ist, dann drückt sie ihm das Kind in die Hand, weil mit den Worten, ja, jetzt habe ich endlich mal Zeit für mich. Und ich so, hä, was ist das denn? Wann hat er denn mal Zeit für sich? Ja, darum geht's hier jetzt gerade nicht, sagt die Alte. So, ja, wie gesagt. Frauen kriegen meine Zeit, das ist meine Meinung. Und ihr Frauen, das ist nicht böse gemeint, ich mag euch, alles schön, ich habe nichts dagegen. Macht, wie ihr macht, seid dankbar für die ganzen Bluepiller da draußen, die euch alles vor die Füße tragen. Nur ich mache es definitiv nicht mehr. Das sind meine Erfahrungen. Bei mir ist es so, jede Minute meiner Zeit muss ich eine Frau kostbar und teuer verdienen. Und können wir sogar als Männer von den Frauen lernen. Weil die Frauen, unsere Männerliebe ist gebend und die Frauenliebe ist nehmend. Ich liebe Frauen auch nur noch nehmend. Und die Frau kann mit mir zusammen sein. Das heißt nicht, dass ich mit ihr zusammen bin. Wenn wir essen gehen wollen, bezahlt sie. Wenn sie mit mir ins Kino will, bezahlt sie. Sie holt mich ab mit ihrer Karre. Sie fährt mich Gassi. Ich hole die nicht ab. Ich habe keinen Bock drauf. Interessiert mich nicht. Ich habe auch keine Zeit für sie. Absolut nicht. Weil wenn ich überlege, wenn mein Tag losgeht, ich gehe mit Kimber raus, ich komme wieder rein. Ich dusche, ich muss mich fertig machen. Ich muss meine Business-Korrespondenz machen. Ich muss ins Gym. Kimber will wieder raus. Jetzt hat er Durchfall. Danach muss ich ihm Essen machen. Er kriegt Schonkost. Hähnchen, Reis. Das muss abkühlen. Da muss er seine Medikamente rein. So, dann ist schon wieder Kundenkorrespondenz. Wenn ich noch Termine dazwischen habe, dann muss ich meine Einkäufe machen, dann muss ich meine Wäsche machen, dann muss ich hier meinen Haushalt im Griff behalten, meine Küche muss ordentlich sein, hier und da. So, dann möchte ich gerne noch einen Mittagsschlaf machen, dann möchte ich ein Coaching-Video machen, ich habe auch noch Freunde. Ihr merkt, wo das Ganze hinläuft. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Absolut keine Zeit, mich mit irgendeiner Pflaume zu treffen und dann noch mein kostbares Geld auf den Tisch zu legen. No way. No way. Jede Minute. Wenn sie meint, sie will neben mir herlaufen, ist das kein Problem. Geh arbeiten, Pflaume, hol dein Geld, leg es da auf diesen Tisch. Dein ganzes Monatsgehalt. Dann können wir darüber verfügen, dann können wir ein bisschen essen gehen hier und da. Wenn ich kann, geh weiter, weil habe ich trotzdem keine Zeit für dich. So, das muss man erstmal verstehen. Also das bin ich, das ist meine Meinung, das habe ich so verinnerlicht. Und ja, deswegen, du hast keine Zeit für sowas. Und die Opportunitätskosten, wenn du für sowas Zeit hast, auf der anderen Seite, du schaffst es nicht mehr zum Training, du wirst ausgelaugt, du wirst finanziell dein Geld, du kannst weniger Geld verdienen, weil du ja deine Zeit da einsetzt, bei den Damen. Und oft ist es ja so, wir Männer nutzen ja dann auch unser Geld, wir setzen auch unser Geld ein. Also das kostet uns doppelt. Das kostet uns doppelt, dreifach, vierfach. Wir haben keine Zeit, auf unsere Gesundheit zu achten, für eine vernünftige körperliche Ertüchtigung. Wir haben keine Zeit mehr für Erholung, einen vernünftigen, erholsamen Schlaf, der da reinspielt. Das spielt alles zusammen. Wir haben keinen Frieden mehr im Geist. Wir können nicht mehr resetten. Wir können nicht mehr zur Ruhe kommen. Und deswegen, das spielt alles zusammen. Und da kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, du hast keine Zeit dafür. Null. Das kommt dem jungen Mann in jungen Jahren so vor. Das ist mir auch so vorgekommen. Ich dachte mit 24, ich habe alle Zeit der Welt. Aber ich kann dir, junger Mann, den Rat geben, oder auch egal, auch wenn du in meinem Alter bist. Egal, in welchem Alter ihr seid. Ich denke, meine Message ist klar. Setzt eure Zeit kostbar ein. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Und lauft nicht neben so einer Pflaume durch Ikea. Und guckt ihr dabei zu, wie sie irgendwelche Teller begutachtet. Nee, der passt nicht zur Tischdecke. Wen interessiert das? Was soll das bringen? Gar nichts. Gar nichts. Männer streben in der Regel nach Freiheit und das ist nicht im Interesse der Frauen. Frauen wollen uns Männer quasi an die Heizung fesseln. wir sollen uns nur in diesem kleinen Radius bewegen und da zuarbeiten. Und ja, wie gesagt. Ich denke, meine Message ist klar, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich heute Abend auf den Stream, muss ich sagen. Und lasst mir ein Like da. Schreibt mir wieder was in die Kommentare, freue ich mich. Ich bin noch nicht dazu gekommen, auf die anderen Kommentare zu antworten. Das schaue ich mir auch gleich noch an. Und abonniert meinen Kanal, teilt es mit euren Freunden. Ich danke euch. Bis später. Tschüss.